Eine Überschwemmung kommt immer überraschend. Man kann sich gar nicht vorstellen, mit welcher Geschwindigkeit sich das Wasser Bahn bricht. Und wenn dann noch ein Damm nicht standhalten kann, dann ergießt sich das Wasser in der gesamten Landschaft. Oder mit anderen Worten gesagt, wenn das Wasser einmal in den Keller hineinrinnt, dann ist es zu spät, über Sicherungsmaßnahmen nachzudenken. Und genauso ist es bei Gerüchten. Wenn die Gerüchte einmal den Weg ins Unternehmen gefunden haben, wenn sie sozusagen wie das Wasser einmal in das Unternehmensgebäude hineinrinnen, dann braucht man nicht mehr darüber nachdenken, was hätte man tun sollen, um solchen Gerüchten vorzubeugen. Und damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Hohl. Sie hören einen Podcast zum Thema Die stille Post des Teufels. Es ist dies die vierte und letzte Episode. Gerüchte sind spekulative Antworten der Belegschaft oder Teile der Belegschaft auf Themen, die nicht ausreichend und nicht ausreichend begründet mit Informationen versehen sind. Also überall dort, wo der Damm der Informationen Lücken lässt, rinnt das Gerücht durch und bricht sich Bahn in die Landschaft bis hin zum Firmengebäude und rinnt dann dort in den Keller hinein. Wie eine Überschwemmung. Und lässt sich dann nicht mehr auf. Das heißt, es sind die Lücken, die entscheidend sind. Also das Gerücht, es gibt vielleicht eine Unternehmensumstrukturierung, ist eine Sache. Wenn damit nicht aktiv umgegangen wird und Informationen dazu bereitgestellt werden, dann wird daraus ein Gerücht entstehen. Und die Mächtigkeit eines Gerüchtes sollten wir nicht unterschätzen. Es muss natürlich nicht immer eine große Umstrukturierung sein. Auch in den kleinen Details wird der Anknüpfungspunkt für Gerüchte gefunden, wenn eben der Mangel an Informationen gegeben ist. Ein konkretes Beispiel. Sie veranstalten eine große Sales-Konferenz. Alle Sales-Mitarbeiter sind eingeladen. Nur ein Sales-Mitarbeiter, vielleicht sogar eine Führungskraft, hat einen nicht aufschiebbaren Kundentermin, muss zu einem Key-Account fahren und kann an der Sales-Konferenz nicht teilnehmen. Wenn Sie das jetzt unter den Teppich kehren und nicht begründen, dann gibt es sowohl bei der Einladung, warum ist diese Person nicht im Verteiler? Als auch dann bei der Sales-Konferenz selbst natürlich mehr Fragen als Antworten. Und immer, wenn es mehr Fragen als Antworten gibt, dann gibt es mehr Gerüchte. Weil diese Fragen müssen beantwortet werden. Und wenn wir keine Antworten haben, die offiziell bekannt gegeben werden, dann suchen wir uns unsere eigenen Antworten. Und das können natürlich dann bösartige, toxische, weniger bösartige, auch liebevolle Gerüchte sein, aber es bleiben Gerüchte. Also liegt es an Ihnen, als Führungskraft dafür Sorge zu tragen, dass es zu jeder Frage, die vielleicht aufkommen könnte, auch im Vorfeld bereits die Antwort gibt. Das ist der Hochwasserschutz, den Sie bauen, damit keine Gerüchte ins Unternehmen fließen. Es ist wie beim Hochwasser. Wir bauen den Damm in der Hoffnung, dass nie ein Hochwasser kommt. Und wenn es dann doch kommt, ja dann sind wir froh, dass wir so viel Kraft und Energie in den Bau des Damms gelegt haben. Jetzt werden einige sagen, ich kann doch nicht jede mögliche Frage im Vorfeld schon beantworten. Ja, das ist natürlich. Und jetzt kommt die gute Nachricht, wenn Sie bisher mit Informationen sehr offen, sehr kommunikativ und auch vertrauensvoll umgegangen sind, dann haben Sie einen Vertrauensvorschuss bei Ihrem Team. Diesen Vertrauensvorschuss sollten Sie nicht über Gebühr strapazieren, weil sonst kommt wiederum Misstrauen auf. Und Misstrauen ist ein unsäglicher Zustand. Er entsteht nämlich zum Teil aus schlechter Erfahrung. Das heißt, wenn es in der Vergangenheit ganz einfach üblich war, dass dann eine Keule nachgeschoben wurde, mit der man nicht mehr gerechnet hat, dann vertraut man einer spärlichen Information nicht. Da schwingt immer mit, wer weiß, ob das schon alles war. Da kommt sicherlich noch eine schlechte Nachricht nachgeschoben. Das ist die Erfahrung, die Menschen halt gemacht haben, in dem einen oder anderen Unternehmen, in dem einen oder anderen Kontext. Natürlich ist auch die Art der Kommunikation wichtig. Das heißt, bekommen die Mitarbeiter das Gefühl, und da sind sie ja sehr, sehr sensibel, dass alles gesagt wird. bekommen sie das Gefühl, dass die volle Wahrheit ihnen mitgeteilt wurde. Oder dass es noch etwas gibt, was sozusagen im inneren Zirkel erst behandelt wird, um dann ihnen erst, ja, sozusagen wie in der Salamitaktik scheibchenweise weitergegeben zu werden. Auch das führt dann wiederum in späterer Folge zu schlechten Erfahrungen. So sind ja schlechte Erfahrungen eine wirkliche Quelle, um die Information, die man bekommt, selbst wiederum in Frage zu stellen. Wie sehr schlechte Erfahrung prägend sein kann, dafür gibt es ein Experiment, ein interessantes Experiment. Es ist zwar aus dem Tierreich, allerdings so unterschiedlich sind wir dann doch nicht. Es sind nämlich Schimpansen. Schimpansen sind in einem schönen Gehege gehalten worden und sie haben in diesem Gehege gefunden einen herrlichen Bund Bananen. Reife Bananen, saftige, süße Bananen. Und es war gleich ein Seil zu diesen Bananen gespannt. Was die Affen nicht wussten, dass oben eine Dusche installiert ist. Sobald sich jemand diesen Bananen nähert, wird er angespritzt und Schimpansen mögen kein Wasser. Der Erste, der Mutigste, kraxelt hinauf und wird natürlich von einem dicken, festen Wasserstrahl getroffen. Schreiend verlässt er wiederum den Ort des Geschehens und alle haben es gesehen. Vielleicht probiert es noch ein Zweiter, aber dann ist Schluss. Niemand wird jemals wieder hier hinaufkraxeln. Sie haben diese Erfahrung gemacht. Und jetzt beginnt das Experiment. Es wird ein Schimpanse aus der Gruppe herausgenommen und durch einen anderen Schimpansen ersetzt. Und auch dieser Schimpanse probiert nie, dort hinaufzukraxeln. Warum? Weil die anderen ihn daran hindern, weil sie ja wissen, was oben passiert. Er wird von einem dicken Wasserstrahl getroffen und das wollen sie ihm ganz einfach nicht antun. Sie warnen ihn. Das Experiment ist noch nicht aus. Es werden irgendwann einmal alle Schimpansen ausgetauscht sein. Das heißt, kein einziger Schimpanse ist aktuell im Gehege, der gesehen hat, wie der Wasserstrahl wirkt. Und trotzdem kraxelt niemand hinauf. Was heißt das für Ihr Unternehmen? Passen Sie auf. Welche Erfahrungen sollen Ihre Mitarbeiter machen, wenn Sie Informationen weitergeben? Wenn es einmal passiert, dass ein dicker Wasserstrahl nachgelagert kommt, dann werden sich das Ihre Mitarbeiter merken. Und jeder wird beginnen, das Gerücht zu streuen, wirst schon sehen. Das dicke Ende, das kommt erst. Die Schimpansen in unserem Beispiel, in dem Experiment, folgen also einem Gerücht. Niemand der Schimpansengruppe hat jemals gesehen, dass der Versuch, die Bananen von dort oben zu holen, mit einem dicken Wasserstrahl bestraft wird. Und trotzdem versucht es niemand mehr. Was bedeutet das für Sie? Es bedeutet, Sie müssen Acht geben bei Gerüchten. Sie müssen nicht, da müssen Sie mit Gerüchten leben. Aber Sie sollten Acht geben. Und das Erste, was ich Ihnen empfehle, ist, zeigen Sie null Toleranz. Und da meine ich wirklich null. Also null Toleranz bei Gerücht. Ein Gerücht wird an Sie herangetragen, zeigen Sie kein Interesse. Lassen Sie sich das Gerücht nicht einmal erzählen. Weil schon durch die Tatsache, dass Ihnen jemand ein Gerücht erzählen darf, bedeutet, Sie haben ein gewisses Interesse. Und er oder sie wird Ihnen wieder Gerüchte erzählen. Vermeiden Sie natürlich auch das Nachfragen. Also, wie genau war das? Und was weißt du sonst noch? Das sind bitte Nachfragen, die verstärken die Ambitionen des Gerüchteverbreiters. Weil er kann dann wiederum mehr glänzen, nämlich vor Ihnen mehr glänzen. Und es ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit, dass Sie selbst keine Gerüchte in die Welt setzen dürfen. Auch das klingt so sehr einfach. Und dann gibt es Vorgesetzte, die im Kreis des Managements, ohne es noch wirklich überdacht zu haben, über einzelne Mitarbeiter, die vielleicht ihnen gar nicht zugeteilt sind, eine Meinung artikulieren. Das ist ein besonders fleißiger Mitarbeiter, das ist eine Mitarbeiterin, die könnte noch mehr leisten, von dieser Mitarbeiterin bin ich begeistert, von jenem Mitarbeiter bin ich enttäuscht. Das ist jetzt sehr platt formuliert, aber Sie wissen, in welche Richtung das geht. Das sind dann Gerüchte, dass der Geschäftsführer vielleicht den einen oder die andere nicht mehr so auf der Top-Liste stehen hat. Also auf seinem Zettel nicht mehr ganz oben steht. Ja, um Gottes Willen, das ist ein Gerücht. Das ist ja mit niemandem besprochen, auch nicht mit dem unmittelbaren Vorgesetzten. Und diese Gerüchteküche dann wiederum einzufangen, wird fast unmöglich. Und natürlich entziehen Sie jedem möglichen Gerücht die Grundlage, indem Sie offen und transparent kommunizieren. Alles, was gesagt werden kann, wird gesagt und alles, was nicht gesagt werden kann, bleibt ganz alleine bei Ihnen. Auch das restliche Managementteam darf über unausgegorene Ideen nicht informiert werden, weil auch aus diesem Managementteam, richtig, kommen auch die Gerüchte wie das Hochwasser ins gesamte Unternehmen. Also ein spannendes Thema. Ich wünsche Ihnen dazu viel Disziplin, viel innere Stärke und Kraft und trocknen Sie die Sümpfe des Gerüchts, wo auch immer es geht, aus. Ganz wird es nicht gelingen, aber was dann als Restbestand übrig bleibt, ist nicht mehr weiter gefährdet. In diesem Sinne alles Gute und bis zum nächsten Mal.